Der Vorsitzende des Präsidiums der obersten Kriegsversammlung der TVRK Kim Jong-nam führte am 20. Mai im Rahmen der Amtsantrittsfeier des Präsidenten der Republik Äquatorial Guinea mit dem Präsidenten der Republik Tschad, der Republik Gabun, der Zentralafrikanischen Republik, der Republik Kongo, der Republik Guinea und der Republik Mali jeweils ein Gespräch. Er übermittelte ihnen herzlich Grüße von Marschall Kim Jong-un. Die afrikanischen Staatsführer baten den koreanischen Gesprächspartner aufrichtig, dem Marschall Kim Jong-un auch ihre Grüße auszurichten. Sie gratulierten dazu, dass Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt wurde und der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas erfolgreich stattfand. Kim Jong-nam traf sich am 19. Mai mit dem Präsidenten der Republik Niger, dem ersten Vizepräsidenten der Republik Burundi und dem ehemaligen Präsidenten der Republik Mosambik.